Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Fett, kursiv, unterstrichen. Schriftarten gibt's in allen Farben und Formen. Geschriebenes, Buchstaben, all das umgibt uns überall. Deswegen kann man eigentlich auch gar nicht sagen, wie viele Schriftarten gibt's eigentlich. Spannend ist allerdings, es entstehen immer neue. Habe ich drüber gesprochen mit einem Mann, der selber lange Zeit selber Schriften entworfen hat, als selbstständiger Schriftentwickler. Henning Krause, heute arbeitet er bei Monotype und ich wollte von ihm wissen, wie entstehen denn eigentlich Schriften und Schriftarten? Jeder Buchstabe wurde irgendwann mal von einem Menschen geschaffen. Das ist wie Musik, die Sie hören oder Bilder, die Sie sehen, die wurden auch von irgendjemandem mal kreiert. Bei einem großen Unternehmen wie bei uns ist es ein arbeitsteiliger Prozess. Da entwerfen Designer, das sind sehr häufig ausgebildete Kommunikationsdesigner, also Grafikdesigner. Aber wir haben auch Software-Engineers, Qualitätsüberprüfungen, wir haben eine Marketingabteilung. Das machen in kleinen Unternehmen die Designer oft alles selber. Warum braucht man denn immer mehr davon? Also es werden ja immer noch mehr entworfen, ne? Wieso eigentlich? Es werden auch immer neue Lieder geschrieben und es werden auch immer neue Filme gedreht und Bücher geschrieben. Ja. Und denken Sie mal daran, wenn Sie ein altes Buch in die Hand nehmen, so 100, 150 Jahre, da kommt Ihnen auch schon mal der Gedanke, ach, das Buch, das wäre toll, wenn man das mal in die heutige Zeit übertragen würde mit Smartphones und Internet und Telefon womöglich, wenn das Buch alt genug ist. Und so geht es uns mit Schriften auch. Alleine durch den technischen Wandel entsteht immer die Notwendigkeit, Schriften zu überarbeiten, neu zu interpretieren. Heute haben wir hochauflösende Bildschirme beispielsweise, die gab es noch vor 20 Jahren nicht. Viele Anwendungsgebiete für Schriften liegen in der Markenpflege von Unternehmen. Es geht um Werbung, es geht um Produktdesign. Da haben sich ganz neue Märkte entwickelt, die tatsächlich heute sogar einen großen Teil des Marktes ausmachen. Sie haben ja gerade die Designtrends angesprochen, die es so gibt, wenn Unternehmen zu Ihnen kommen. Da würde ich gerne mal wissen, was steht denn für was? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, besonders rund geformte Buchstaben habe oder eckige oder was. Also was hat denn welche Wirkung nach außen? Times New Roman ist natürlich schon eine Serifenschrift, das wirkt sehr traditionell. Eine Arial ist eine Groteskschrift, die wirkt modern, aber ist auch schon nicht mehr ganz modern, sondern die Groteskschriften sind auch schon 100 bis 150 Jahre alt. Das sind alles Aspekte, die man als Schriftentwerfer natürlich weiß, als Laie nicht unbedingt, aber es kommuniziert immer mit. Das ist wie, wenn Sie einen Rock'n'Roll-Song aus den 50er Jahren hören, dann wissen Sie auch, dass das nicht mehr die Musik von heute ist, auch wenn das immer noch schöne Musik ist. Zurzeit sind zum Beispiel geometrische Schriften, also Schriften, die sehr stark auf Kreis, Quadrat, Dreieck basieren, sehr im Trend. Das ist ein Trend, der läuft auch schon ein paar Jahre. Da können wir davon ausgehen, dass der vielleicht in so 5 Jahren dann ausgelaufen ist und dann kommt was Neues. Also, dass alles sehr geometrisch quasi aussieht? Ja, das sieht man ziemlich oft heutzutage. Jetzt nehmen wir mal den Unterschied der Länge. Das ist ja auch interessant bei der Wahl der Schriftart. Welche Schriften nehme ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt kurze Texte habe? Welche sind eher geeignet für lange Texte? Je länger die Texte, desto konventioneller die Form. So eine Buchseite hat relativ kleinen Text. Und wir haben, was auch eine Rolle spielt, wir haben uns natürlich auch schon, naja, wie lange ist das mit Gutenberg her? 570 Jahre. In unserer lateinischen Welt, also 570 Jahre ungefähr Kulturgeschichte der Typografie. Wir sind uns dessen nicht bewusst, wie sehr uns die typografische Welt prägt. Bücher sind bis heute Schriften, die hunderte Jahre alt sind. Die Texte, die wir am meisten inszenatorischen oder expressiven Wert für uns besitzen, sind die, die wir in den kurzen Texten, in Überschriften, in der Werbung zu sehen bekommen. Da können wir viel freier arbeiten, weil es viel weniger auf die Lesbarkeit bei einem kurzen Text ankommt. Die langen Texte sollen ja ermüdungsfrei gelesen werden. Deswegen sind in den langen Texten oft bis heute Serifenschriften zu finden. Es gibt ganz, ganz selten Bücher, die keine Serifenschriften verwenden. In den kurzen Texten, da finden Trends statt, da wird viel expressiver gearbeitet. Da ist im Grunde alles möglich, was gefällt. Ist das im Buch genauso wie im Internet? Grundsätzlich ist das so, dass mit den mittlerweile doch sehr hohen Auflösungen von Bildschirmen die Grenzen zwischen der traditionellen, papiergebundenen, gedruckten Kommunikation und der bildschirmgebundenen Kommunikation dass diese Unterschiede geringer werden, aber sie gehen nicht weg. Und es gibt einen gewichtigen Unterschied, den man erwähnen muss, dass auf Papier gedruckt wird. Papier leuchtet nicht, Papier ist glatt oder hart oder weich oder saugend oder nicht saugend. Und das beeinflusst das Aussehen der Buchstaben. Bildschirme hingegen leuchten und Schrift ist immer gerastert auf einem Bildschirm. Es hat sich wegen der früher mal schlechten Auflösung so etabliert, dass man auf dem Bildschirm oft serifenlose Schriften verwendet. Das geht aber langsam weg. Langsam kommen die Designregeln von der Buchzeit wieder zurück, wo man auch auf dem Bildschirm Serifenschriften verwendet. Mit den heutigen Möglichkeiten gehen da ganz andere Sachen als noch vor 10, 20 Jahren. Was ist Ihre Lieblingsschriftart? Gibt's nicht. Ich liebe alle. Ich liebe alle Typografie. Es gibt nur zwei mögliche Antworten auf die Frage. Entweder man hat drei Favoriten und nimmt nur die, oder man liebt sie alle. Und ich liebe sie alle, weil sie alle so verschieden sind. Das ist ein großer Zoo. Schriften und Schriftarten umgeben uns überall. Es entstehen immer mehr. Aktueller Trend ist geometrische Formen. Haben wir gelernt im Gespräch mit Henning Krause der Firma Monotype. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.